Lição 4. Eu queria... 1. Ich würde mich gerne einschreiben. Gostava de me inscrever. Mögen, sowie etwas gerne tun. Gostar de... Gymnastik. A ginástica. Wie viel? Quanto? Kosten. Custar. Im Monat. Por mês. 25. 25. Euro. O euro. 15. 15. Einschreibung. A inscrição. 40. 40. In Ordnung. Está bem. Wie viele? In der femininen Form im Plural. Quantas? Unterricht sowie Unterrichtsstunde. A aula. Woche. A semana. Zwei in der femininen Form Plural. Duas. Ich möchte mich einschreiben. Queria fazer a inscrição. Wollen. Querer. Tun, machen. Fazer. Wann? Quando? Anfangen. Começar. Am 1. September. No dia 1 de setembro.